9. Ich stehe auf. Levanto-me. Aufstehen. Levantar-se. Duschen. Tomar dusche. Frühstücken. Tomar pequeno almoço. Normalerweise. Normalmente. Marmelade. O doce. Tasse. A chávena. Milch. O leite. Nehmen. Apanhar. Arbeit. O emprego. Kantine oder Mensa. A cantina. Unternehmen. A empresa. Nachmittags. À tarde. Oder? De tarde. Gegen. Por volta de. Pflegen zu. Costumar. Zu Abendessen. Jantar. Manchmal. Às vezes. Ich lese. Leio. Ich sehe. Vejo. Fast. Quase. Nie. Nunca. Geschehen. Acontecer. Nichts Besonderes. Nada de especial.